Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 3. Jena, 11. Juni 1789. Ich habe Reinhold und Hufeland deine Hierherkunft angekündigt, und beide freuen sich gar sehr auf dich. Auch Wieland werde ich mit dieser Botschaft großes Vergnügen machen, und ein langer Wunsch der Frau von Kalb wird dadurch auf einmal erfüllt. Kurz, du machst durch diesen Entschluss in Weimar und Jena viele frohe Menschen, und ich gewinne dich doch auf 8 Tage, die wir länger beisammen sein können. Ich werde mich jetzt in meinen Geschäften danach richten. Schön wäre es, wenn Huber auch kommen könnte. So wäre die heilige 5 wieder beisammen, und wir könnten ein 2-jähriges Jubeljahr zusammen feiern. Du kannst hier ganz gut bei mir logieren, weil die Gasthöfe erbärmlich schlecht sind. Ich kann euch 2 Zimmer einräumen, worin ihr euch auf eine ehrbare Art verteilen könnt. Betten und alles Nötige kann ich euch aus meinem Hause recht gut schaffen. So genießen wir uns doch jede Minute, die abfällt, und ich habe das Vergnügen, euch im Hause zu haben. Du willst wissen, wie ich mit Charlotte stehe? Ich will dir's mündlich sagen. Wenn du ihr aber antwortest, so mache deine Ankunft immer noch etwas zweifelhafter, als sie ist, und versprich ihr weniger, als du Hoffnung hast, halten zu können. An Wieland wünschte ich, dass du bald schriebest. Er ist jetzt sehr en peine wegen des künftigen Merkurs, und du wirst ihn durch deinen Beitritt sehr aufrichten. Wegen der Theodora, die in dem letzten Hefte steht, hat er sich neulich, als er hier war, erschrecklich bei mir entschuldigt und mich darauf vorzubereiten gesucht. Nun begreife ich diese vorläufige Entschuldigung. Es ist ohne Zweifel Armut an Beiträgen, die ihn dahin gebracht hat, dieses Stück aufzunehmen. Wenn du Mitarbeiter an der ALZ wirst, so wird dir ein gedrucktes Schema von der Einrichtung des Instituts und, ich glaube, auch ein Kontrakt zum Unterschreiben zugeschickt, weil gewisse Gesetze der Ordnung wegen dabei zu beobachten sind. An guten philosophischen Rezensenten ist man sehr arm, besonders solchen, die in kantischen Geist initiiert sind. Fühltest du dich den Rezensionen philosophisch-polemischer Schriften gewachsen, so würde das Institut sich sehr darüber Glück wünschen. Meine Vorlesungen gehen wieder fort, und vorgestern habe ich die 3. bei einer Anzahl von fast 500 Zuhörern gehalten. Gestern war ich nicht wohl und habe darum die 4. Vorlesung auf morgen angesetzt. Da mir die Materien, worüber ich lese, noch zu neu sind, so muss ich mich freilich noch ans Manuskript halten, und ich fühle wohl, dass gemeinverständliche Deutlichkeit gerade das ist, was mir am meisten Mühe kostet und doch vielleicht nicht geht. Bis jetzt hat mein Vortrag durch seinen Glanz und seine Neuheit geblendet, in der Folge aber muss ich ihm doch mehr allgemeine Fasslichkeit zu geben suchen, wenn ich meine Leute festhalten will. Meine Vorlesungen kosten mich jetzt noch erstaunlich viel Zeit und Mühe, sowohl weil ich erst selbst lernen muss, als auch weil mir die Materie unter den Händen wichtiger wird, als ich sie für den Augenblick brauche und ich die Gedanken doch nicht fahren lassen mag. Darüber wollen wir mündlich noch mehr sprechen. Wegen des Verplemperns kannst du ganz sicher sein. Ich habe hier alles die Musterung passieren lassen und meine ganze Freiheit beisammen behalten. Lebe wohl, grüße Minna und Dorchen, dein Schiller.